Wenn Elizabeth, als Darcy ihr den Brief einhändigte, auch keine Erneuerung seines Antrags darin erwartet hatte, konnte sie sich doch nicht vorstellen, was er sonst möglicherweise enthalten möchte. Sein Inhalt war daher mit eiligen Blicken durchflogen. Er erregte die verschiedenartigsten Bewegungen in ihrem Innern, und ihre Gefühle beim ersten Lesen desselben waren schwer zu beschreiben. Mit Staunen ersah sie aus dem Anfang, dass er eine Entschuldigung seines Benehmens nicht allein beabsichtigte, sondern auch für möglich hielt, während sie fest überzeugt war, dass er keine Erklärung geben könnte, welche ein richtiges Gefühl der Scham nicht verschweigen würde. Mit dem stärksten Vorurteil gegen alles, was er zu sagen haben mochte, begann sie die Erzählung der Vorfälle in Netherfield. Sie las mit einem Eifer und einer Schnelligkeit, die ihr kaum einen Begriff von der Sache gaben, und aus Ungeduld, den nächsten Satz zu erfahren, gönnte sie sich nicht die nötige Zeit, den Sinn des Früheren richtig aufzufassen. Seinen Glauben an die Gleichgültigkeit ihrer Schwester wollte sie nicht für Wahrheit erkennen, und sein unverhohlenes Aussprechen des wahren, schlimmsten Hindernisses ihrer Verbindung mit Bingley erfüllte sie dergestalt mit Zorn, dass sie auch nicht den Wunsch hatte, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Er äußerte kein Bedauern über das Geschehene. Sein Stil war nicht reuig, sondern hochmütig. Stolz und Verachtung sprachen sich durchgängig darin aus. Doch als er nun, nachdem dieser Gegenstand abgehandelt war, seine Erzählung von Wickham begann, als sie mit etwas mehr Aufmerksamkeit einen Bericht von Begebenheiten las, die, wenn sie wirklich war, ihre gute Meinung von Wickhams Wert notwendig umstoßen mussten und die unleugbar die größte Ähnlichkeit mit seiner eigenen Geschichte von sich selbst hatten, da wurden ihre Empfindungen noch schmerzlicher und noch schwerer zu beschreiben. Erstaunen, Furcht, ja selbst Schrecken drückten sie nieder. Sie wünschte, die ganze Sache bezweifeln zu können und rief wiederholt: »Es muss falsch sein. Es kann nicht so sein. Der Brief enthält die gröbsten Unwahrheiten.« Dann las sie ihn wieder durch, jedoch kaum wissend, was sie gelesen, sann von neuem nach, steckte ihn ein und versicherte, dass sie nicht mehr darüber nachdenken, ihn nie wieder ansehen wollte. In diesem aufgeregten Gemütszustand, unfähig, ihre Gedanken fest auf einen Punkt zu richten, ging sie immer rascher fort. Aber auch die körperliche Bewegung vermochte den Aufruhr in ihrem Innern nicht zu stillen. Sie zog den Brief wieder hervor, suchte ihre Lebensgeister zu sammeln und begann, Wickhams Geschichte noch einmal mit angestrengter Aufmerksamkeit zu lesen. Die Erzählung seiner Bekanntschaft mit der Familie in Pemberley stimmte genau mit dem überein, was er ihr früher selbst darüber mitgeteilt. Und des verstorbenen Mr. Darcys Güte gegen ihn, deren weite Ausdehnung sie bis jetzt noch nicht gekannt hatte, ließ sich ebenfalls sehr gut mit seinen eigenen Worten verbinden. Bis soweit trafen die Berichte zusammen. Doch schon beim Testament zeigte sich eine große Verschiedenheit. Alles, was Wickham ihr über die Pfründe gesagt hatte, war noch deutlich in ihrem Gedächtnis. Und indem sie sich seine Worte hierüber wiederholte, ward es ihr nur zu klar, dass der eine oder der andere Teil einer unerhörten Falschheit beschuldigt werden musste. Eine kurze Zeit schmeichelte sie sich mit Hoffnung, Wickham von solchem schmählichen Verdacht gereinigt zu sehen. Doch beim Weiterlesen ward diese immer geringer. Und als sie an die Stelle kam, wo er gegen Erhaltung der beträchtlichen Summe von 3000 Pfund allen Ansprüchen an die Pfründe entsagt, sah sie sich zu neuen Zweifeln berechtigt. Sie wog jeden Umstand mit vermeintlicher Unparteilichkeit ab, überlegte die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Tatsachen, jedoch ohne zu einer gewissen Überzeugung zu gelangen. Es waren und blieben immer nur Behauptungen von beiden Seiten. Sie las den Brief zum dritten Mal und musste sich jetzt gestehen, dass das, was sie anfänglich dem größten Scharfsinn nicht auszuführen zugetraut, die Möglichkeit, Darcys Benehmen in einem minder schlechten Licht betrachten zu können, ihr nun deutlich aus jeder Zeile entgegenleuchtete. Dass er Wickham so schonungslos der Ausschweifung und eines schlechten Lebenswandes beschuldigte, empörte sie doppelt, weil sie keine Beweise von der Ungerechtigkeit dieser Anklage aufzuweisen hatte. Bevor er, auf Zureden eines Bekannten, den er zufällig in der Stadt getroffen, in das Landwehrbataillon eingetreten war, hatte sie ihn nie gesehen oder von ihm gehört. Von seiner früheren Lebensweise wusste man in Herefordshire nichts, als was er selbst davon zu erzählen für gut befunden. und genauer nach seinem wahren Charakter zu forschen, würde ihr, wenn sie auch Gelegenheit dazu gehabt, nie eingefallen sein. Sein gefälliges Äußeres, seine wohlklingende Stimme und sein einschmeichelndes Wesen waren hinreichend, ihn im Besitz jeder anderen Tugend zu glauben. Sie versuchte sich Beispiele von Gutmütigkeit, von Offenherzigkeit, von Gefühl ins Gedächtnis zurückzurufen, um ihn von Darcys Anklagen zu befreien oder wenigstens diese guten Eigenschaften den ihn gemachten Vorwürfen eines früheren, müßigen, unordentlichen Lebens entgegenzusetzen. Aber keine solche Erinnerung kam ihr zu Hilfe. Sie sah ihn vor sich mit allem Zauber der männlichen Schönheit und Anmut, konnte sich aber auf keine seinen Charakter bezeichnende Handlung besinnen und wusste nur, dass er sich durch seine geselligen Tugenden wie durch sein bescheidenes Wesen die ganze Umgegend zu Freunden gemacht hatte. Nachdem sie ziemlich lange über diesen Punkt nachgedacht, fuhr sie im Lesen fort. Doch ach, die darauf folgende Geschichte seiner niedrigen Absichten auf Miss Darcy erhielt einige Bestätigung durch das am vorigen Morgen stattgefundene Gespräch zwischen ihr und Colonel Fitzwilliam. Und an diesen Mann, dessen Charakter offen vor ihr lag, von dem sie kürzlich selbst erfahren, dass er genau mit allen Angelegenheiten seines Vetters bekannt war, hatte Darcy sie verwiesen, falls sie ferner noch an der Wahrheit seiner Aussprüche zweifeln sollte. Einen Augenblick schwankte sie, doch nur einen Augenblick. Das Unpassende einer solchen Frage und die feste Überzeugung, dass Darcy diesen Vorschlag nimmermehr zu machen gewagt hätte, wenn er der Bestimmung seines Vetters nicht gewiss gewesen wäre, leuchtete ihr ein. Sie erinnerte sich genau jedes Worts ihrer ersten Unterhaltung mit Wickham bei Mrs. Phillips. Jetzt erst fiel ihr die Unschicklichkeit einer solchen Mitteilung gegen eine völlig Fremde auf, und sie begriff nicht, wie es zugegangen, dass sie nicht früher zu dieser Erkenntnis gelangt. Sie fühlte die Unzartheit, sich, wie er es getan, auf solche Weise hervorzutun, und ärgerte sich über die wenige Übereinstimmung zwischen seinen Versicherungen und seinem Betragen. Er hatte sich gerühmt, sich nicht zu fürchten, mit Mr. Darcy zusammenzutreffen, und dabei gesagt, dass dieser eher seinetwegen die Gegend verlassen müsse, aber nicht umgekehrt. Und doch war er gleich darauf dem Ball in Netherfield aus dem Wege gereist. Auch erinnerte sie sich, dass er, solange Bingleys mit ihrem Gast in Herefordshire geblieben, die Geschichte seiner Leiden nur ihr allein mitgeteilt, nach deren Abreise aber überall davon gesprochen und sich nicht gescheut hatte, Darcys Charakter von der schwärzesten Seite zu schildern, obgleich er ihr früher gesagt, dass Achtung für den Vater ihn stets abhalten würde, den Sohn preiszugeben. Wie verschieden erschienen ihr nun mit einem Male alle Dinge, worin er verflochten war. Auch seine Aufmerksamkeiten gegen Miss King betrachtete sie jetzt in einem anderen Licht und sah darin nicht mehr die Notwendigkeit, bei der Wahl seiner Gattin Rücksicht auf einiges Vermögen zu nehmen, sondern nichts als merkantilische Habsucht, eifriges Verlangen nach dem schnöden Metall. Sein Benehmen gegen sie selbst konnte auch keinen edlen Beweggrund gehabt haben. Entweder war er hinsichtlich ihres Vermögens auf der unrechten Spur gewesen, oder es hatte ihm geschmeichelt, dass sie so unvorsichtig ihm ihr Wohlgefallen an seiner Unterhaltung gezeigt. Das Bestreben, ihn zu verteidigen, ward immer schwächer und schwächer. Er litt einen Stoß nach dem anderen. Dagegen trat Darcy immer mehr gerechtfertigt hervor. Sie gedachte des Balls in Netherfield, wo Bingley auf Janes Fragen nach den näheren Umständen der Bekanntschaft der beiden Herren versichert hatte, dass sein Freund sich bei dieser Geschichte tadellos benommen habe und frei von jedem Vorwurf sei. Ferner, dass, so stolz und abschreckend sein Wesen im Ganzen auch gewesen, sie doch nie im Lauf ihrer Bekanntschaft Gelegenheit gehabt zu bemerken, dass er irgendetwas gesagt oder getan, was auf Ungerechtigkeit und Härte oder auf unmoralische, irreligiöse Sitten schließen ließe. Sie musste sich selbst sagen, dass er von seinen genaueren Bekannten sehr geliebt und geachtet wurde, dass sogar Wickham ihm das Lob eines guten Bruders gegeben und dass sie ihn oft mit einer Zärtlichkeit von dieser Schwester sprechen gehört, die notwendig Herz und Gefühl voraussetzten. Dass, wenn seine Handlungen wirklich so gewesen, wie sie Wickham geschildert, eine solche Verletzung des Rechts unmöglich der Welt verborgen geblieben worden wäre und die Freundschaft eines so liebenswürdigen Mannes wie Bingley unfehlbar zerstört haben müsste. Sie fing an, sich ihres Benehmens gegen Darcy und Wickham zu schämen und konnte weder an den einen noch an den anderen denken, ohne zu fühlen, wie blind, wie parteiisch, wie vorurteilsvoll, wie albern sie gewesen war. »Wie verächtlich habe ich gehandelt«, rief sie aus. »Ich, die ich mir so viel auf meinen Scharfsinn einbildete, die ich eine so hohe Meinung von meiner Klugheit hatte, die edle Offenheit meiner Schwester tadelte und meiner Eitelkeit in unnützen und tadelnswertem Misstrauen nachgab. Wie demütigend ist diese Entdeckung, aber wie gerecht diese Demütigung. Wäre ich von Liebe befangen gewesen, hätte ich nicht verblendeter sein können. Aber Eitelkeit, nicht Liebe, war meine Torheit. Geschmeichelt durch die Auszeichnung des einen und beleidigt durch die Vernachlässigung des anderen, habe ich vom Anfang dieser Bekanntschaft an Vorurteil und Unwissenheit gehegt und die Stimme der Vernunft überhört. Jetzt erst habe ich mich selbst kennengelernt.« Ihre Gedanken kehrten nach diesem Monolog zu Jane und Bingley zurück. Darcys Erklärung über diesen Punkt erschien ihr höchst unbefriedigend, und sie las die Stelle des Briefs noch einmal durch. Doch welch einen verschiedenen Eindruck machte sie jetzt? Wie konnte sie seinen Versicherungen in dem einen Fall misstrauen, wenn sie genötigt war, ihnen in dem anderen unbedingten Glauben beizumessen? Er beteuerte, keine Ahnung von Janes Neigung gehabt zu haben, und sie gedachte eines früheren Gesprächs mit Charlotte, die ebenfalls dieser Meinung gewesen. Auch konnte sie nicht leugnen, dass Jane nie ein Symptom der Liebe verraten und immer dieselbe gleichmäßige Heiterkeit gezeigt hatte. Als sie an den Teil des Briefs kam, in welchem er ihrer Familie mit so kränkenden, aber gerechten Beschuldigungen erwähnte, stieg die Röte der Scham in ihre Wangen. Die Wahrheit seiner Worte litt keinen Zweifel, dies fühlte sie deutlich, und die Erwähnung der einzelnen Umstände auf dem Ball in Netherfield erinnerte sie an alle ausgestandenen Qualen dieses Abends, an jene kleinen Verletzungen des Anstands, die auf ihn keinen stärkeren Eindruck gemacht haben konnten wie auf sie. Das Kompliment, welches er ihr und ihrer Schwester zollte, verfehlte seinen Zweck nicht ganz. Es schmeichelte ihr, wenn es sie auch nicht über die Verachtung trösten konnte, die sich der übrige Teil der Familie durch eigenes Betragen zugezogen. Und als sie nun nach genauerer Überlegung zu der Erkenntnis gelangte, dass eben dieses unwürdige Betragen ihrer nächsten Verwandten hauptsächlich und fast allein Schuld an Janes getäuschter Hoffnung war, da fühlte sie sich so gebeugt und niedergedrückt wie vorher noch nie im Leben. Nachdem sie mit so verschiedenartigen Gedanken beschäftigt, wohl gegen 2 Stunden in dem Heckengang auf- und abgegangen war, mahnte sie endlich körperliche Ermüdung und die Erinnerung ihrer langen Abwesenheit hart an die Rückkehr. Und sie betrat das Haus mit dem Bestreben, so heiter wie gewöhnlich auszusehen und alle fremdartigen Gedanken zu verbannen, um Teil an der allgemeinen Unterhaltung nehmen zu können. Sie ward mit der Nachricht empfangen, dass die beiden Herren aus Rosings während ihrer Abwesenheit dagewesen. Darcy hatte nur Abschied genommen und sich wenige Minuten aufgehalten, Fitzwilliam hingegen länger als eine halbe Stunde auf ihre Rückkehr gewartet und dann das Haus verlassen, um sie im Park aufzusuchen. Elizabeth freute sich dieses Verfehlens und war kaum imstande, das erwartete Bedauern darüber auszusprechen. Sie hatte jetzt nur einen Gedanken, und dieser beschäftigte sie mehr, als ihr lieb war. Die beiden Herren verließen Rosings am nächsten Morgen, und Collins, der am Eingang des Parks Wache gehalten, um seine Abschiedsreferenz zu machen, konnte die erfreuliche Nachricht nach Hause bringen, dass die Reisenden so wohl und heiter ausgesehen, wie es nach einer so traurigen Szene als der Abschied in Rosings möglich sei. Hierauf eilte er selbst aufs Schloss, Lady Catherine und ihre Tochter zu trösten, und brachte zu seiner größten Freude eine Einladung von ihrer Herrlichkeit von dort mit zurück. Sie fühlte sich so einsam und niedergeschlagen, dass sie den Mittag unmöglich allein zubringen konnte. Lady Catherines Anblick weckte mannigfache Erinnerungen in Elizabeths Seele. Sie lächelte bei dem Gedanken an den Zorn ihrer Herrlichkeit, wenn sie ihr heute als zukünftige Nichte vorgestellt worden wäre. Was würde sie gesagt? Wie würde sie sich hierbei benommen haben? Lady Catherine sprach zuerst von der Verminderung der Gesellschaft in Rosings. »Ich empfinde diesen Verlust schmerzlich. Niemand leidet vielleicht so viel bei der Trennung von seinen Freunden wie ich. Und bei dieser hauptsächlich, weil ich meine Neffen ungemein liebe und auch weiß, dass sie mir von Herzen zugetan sind. Es tat ihnen so leid, gehen zu müssen, aber das ist jedes Mal der Fall. Der arme Colonel strengte sich an, heiter zu scheinen, bis auf den letzten Augenblick. Doch Darcy kam mir noch betrübter vor wie im letzten Jahr. Seine Anhänglichkeit an Rosings nimmt immer zu.« Collins benutzte die Pause, um ein Kompliment und eine zarte Anspielung anzubringen, die von Mutter und Tochter mit huldreichem Lächeln aufgenommen wurden. Lady Catherine machte nach dem Essen die Bemerkung, dass Miss Bennet nicht heiter sei, welchen Umstand sie sich selbst durch ihre baldige Abreise zu erklären suchte. »Doch«, fügte sie hinzu, »wenn dies die Ursache ihrer Niedergeschlagenheit ist, so brauchen Sie ja nur um Verlängerung Ihres Urlaubs zu schreiben. Mrs. Collins wird sich gewiss freuen, Sie noch länger bei sich zu sehen.« »Ich bin Ihnen sehr verbunden für diese gütige Einladung«, erwiderte Elizabeth. »Doch steht es nicht in meiner Macht, Gebrauch davon zu machen. Ich muss nächsten Sonnabend in der Stadt sein.« »Dann wären Sie ja nur 6 Wochen hier gewesen. Ich glaubte, Sie würden 2 Monate bleiben«, und äußerte dies vor Ihrer Ankunft gegen Mrs. Collins. »Ihre Abreise wird sich auch wohl noch 14 Tage verschieben lassen, indem Mrs. Bennet sie gewiss noch so lange entbehren kann.« »Meine Mutter wohl, aber mein Vater nicht. Er schrieb mir kürzlich, um meine Rückreise zu beschleunigen.« »Pah! Ihr Vater wird sie schon entbehren können, wenn es die Mutter kann. Die Gesellschaft der Töchter ist den Vätern gewöhnlich ziemlich gleichgültig. Und wenn Sie noch einen ganzen Monat zugeben wollen, kann ich eine von Ihnen bis London mitnehmen, wohin ich Anfang Juni auf 8 Tage zu gehen gedenke. Wenigstens glaube ich nicht, dass es hinsichtlich des Platzes Schwierigkeiten machen wird. Und sollte kühle Witterung eintreten, könnte ich Sie vielleicht alle beide mitnehmen, da Sie weder schwer sind noch vielen Platz einnehmen.« »Sie sind außerordentlich gütig, Madam, aber ich glaube, wir müssen dennoch bei unserem ersten Plan bleiben.« Lady Catherine schien resigniert. »Mrs. Collins, Sie werden doch den Damen einen Bedienten mitgeben. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, 2 junge Mädchen allein mit der Post reisen zu lassen. Es ist höchst unschicklich. Sie müssen es möglich machen, Ihnen jemand mitzuschicken. Ich habe den größten Widerwillen gegen ein solches Hinwegsehen über das Dekorum. Junge Damen sollten eigentlich nie anders als in passender Gesellschaft reisen. Als mich meine Nichte, Georgiana Darcy, vorigen Sommer besuchte, machte ich vorher aus, dass sie von 2 männlichen Bedienten begleitet sein sollte. Miss Darcy, die Tochter Mr. Darcys von Pemberley, und Lady Anne's konnte schicklicherweise nicht ohne geringere Begleitung reisen. Ich bin sehr aufmerksam auf solche Dinge. Mrs. Collins, Sie müssen den jungen Damen Ihren John mitgeben. Es freut mich, dass ich noch in Zeiten daran dachte, es würde Ihnen übel ausgelegt worden sein, wenn Sie sie hätten allein fahren lassen. Mein Onkel wird uns einen Bedienten mitschicken.« »Ihr Onkel? Ihr Onkel hält also einen Bedienten? Das ist mir lieb zu hören, und ich freue mich, dass er daran gedacht hat. Wo werden Sie die Pferde wechseln?« »Wahrscheinlich in Bromley. Wenn Sie meinen Namen dort nennen, wird man Sie gut und schnell bedienen.« Lady Catherine hatte noch manche Frage in Betreff ihrer Reise zu tun, und da sie nicht alle selbst beantwortete, musste ihr einige Aufmerksamkeit gewidmet werden, welchen Zwang Elizabeth für gut erkannte, indem sie sonst mit ihrem zerstreuten Sinn leicht vergessen haben könnte, wo sie war. Das Geschäft, Betrachtungen und Überlegungen anzustellen, behielt sie sich für einsame Stunden vor. Und so oft sie sich allein sah, wurde dasselbe immer wieder von Neuem vorgenommen. Kein Tag verging, an dem sie nicht einen abgelegenen Spaziergang gesucht und sich in trüben Erinnerungen verloren hätte. Darcys Brief war sie auf dem besten Wege, auswendig zu lernen. Sie studierte jeden Satz darin, und ihre Empfindungen gegen den Schreiber wechselten so oft wie ihre Stimmung. Wenn sie an den Ton und die Art und Weise seines Antrags dachte, fühlte sie ihr Herz immer noch von Unwillen erfüllt. Doch wenn sie dagegen überlegte, wie ungerecht sie ihn verdammt und angeklagt hatte, fiel ihr Zorn auf sie selbst zurück, und seine getäuschten Erwartungen wurden ein Gegenstand ihres Mitleids. Seine Liebe heischte Dankbarkeit, sein Charakter Achtung, aber sie konnte sein Verfahren nicht billigen. Auch empfand sie keinen Augenblick Reue über ihre abschlägige Antwort, noch hatte sie den Wunsch, ihn je wiederzusehen. Die Rückerinnerung an ihr eigenes Betragen ward ihr zur steten Quelle des Grams und des Ärgers. Und der Gedanke an die unverbesserlichen Fehler ihrer Familie erfüllte sie mit banger Sorge für die Zukunft. Ihr Vater begnügte sich damit, über die Torheiten der Seinigen zu lachen und tat nichts dazu, den grenzenlosen Leichtsinn seiner jüngeren Töchter zu steuern. Und ihre Mutter, deren eigenes Benehmen so weit vom rechten Weg abwich, ahnte nicht, dass irgendetwas Unrechtes geschah. Elizabeth hatte schon oft, von Jane unterstützt, versucht, Catherine und Lydia auf ihre unvernünftige Handlungsweise aufmerksam zu machen. Doch was ließ sich hiervon bei der mütterlichen Nachsicht und Verblendung erwarten? Catherine, schwach, empfindlich und ganz von Lydias Willen abhängend, hatte sich immer durch ihre Ratschläge und Warnungen beleidigt gefühlt, während die eigensinnige, leichtfertige Lydia sie kaum angehört. Sie waren unwissend, faul und eitel, fest entschlossen, sich so lange den Hof machen zu lassen, als noch ein Offizier in Meryton war und dieser Lieblingsort ihnen erreichbar blieb. Auch der Gedanke an Jane erfüllte Elizas Gemüt mit Sorge und Betrübnis. Und Darcys Erklärung, wodurch Bingley in ein helleres Licht getreten und ihre frühere gute Meinung von neuem erlangt hatte, machte seinen Wert und Janes Verlust erst recht fühlbar. Dass seine Liebe aufrichtig gewesen war, jetzt unbezweifelt. Auch stand sein späteres Betragen, die große Nachgiebigkeit in den Willen seines Freundes abgerechnet, tadellos und gerechtfertigt vor ihren Augen. Wie niederschlagend war daher der Gedanke, dass Jane durch die Torheiten und Unziemlichkeiten ihrer eigenen Familie um das Glück ihres Lebens gebracht worden war. Gesellen wir noch zu diesen Betrachtungen das schmerzliche Gefühl über die Enthüllung von Wickhams Charakter, so ist es leicht begreiflich, dass die fröhliche Laune unserer Elizabeth, die sonst nicht leicht durch irgendetwas getrübt werden konnte, jetzt manchmal von ihr wich und es ihr schwer wurde, nur einigermaßen heiter zu erscheinen. Die Gesellschaften in Rosings erfolgten die letzte Woche ihres Aufenthalts in Hunsford ebenso oft wie vor dem Besuch der Neffen. Sogar der letzte Abend ward daselbst zugebracht, und Lady Catherine unterließ nicht, sich nochmals nach den geringfügigsten Umständen ihrer Reise zu erkundigen, sowie ihnen die beste Methode des Einpackens zu lehren. Ja, sie sprach so eindringlich von der Notwendigkeit, die Kleider auf die einzig rechte Manier einzupacken, dass sich Mary verpflichtet hielt, das Werk des Morgens nach ihrer Zurückkunft zu zerstören und ihren Koffer nach der vorgeschriebenen Weise umzupacken. Beim Abschied wünschte Lady Catherine ihnen mit großer Herablassung eine glückliche Reise und lud sie ein, nächstes Jahr wieder nach Hunsford zu kommen. Und Mr. Burke strengte sich so weit an, eine Verbeugung zu machen und ihnen die Hand beim Scheiden zu reichen.